Tanz, jeden Tanz mit dem Typ, der dich so ansieht, als umarme dich. Geh und lach, gib dein Lachen dem Mann, der hält deine Hand und der Mond ist Licht. Doch dann vergiss nicht, wer heim dich führt und wessen Arm wird halten dich. So, Liebling, lass den Schlusstanz für mich. Oh, ich weiß, die Musik ist schön wie ein Prickeln. Nein, gib dem Spaß dich hin. Lach und sing, doch sind wir getrennt. Gib dein Herz nicht fremd jemand anderen. Und dann vergiss nicht, wer heimlich führt und wessen Arme halten dich. So, Liebling, lass den Schlusstanz für mich. Eines weißt du nicht, ich liebe dich. Wirst du's nicht, wenn wir uns nah. Ich lass niemals, niemals gehen dich. Ich lieb dich unsagbar. Geh und tanz, fühl dich frei dabei, bis die Nacht vorbei und dann Zeit zu gehen. Wenn er fragt, ob allein du bist, er soll bringen mich, bitte sage nein. Denn dann vergiss nicht, wer heim dich führt und wessen Arme halten dich. So, Liebling, lass den Schlusstanz für mich. Vergiss nicht, wer heim dich führt und wessen Arme halten dich. So, Liebling, lass den Schlusstanz für mich. Lass den Schlusstanz für mich. Lass den Schlusstanz für mich.